Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 7. Solange Jesus hier auf der Erde lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen seine Gebete und Bitten an den einen gerichtet, der ihn aus dem Tod befreien konnte. Und weil er große Ehrfurcht hatte vor Gott, wurde er erhört. Gott segne dieses Wort. Ehrfurcht und Gehorsam. In diesem Bibelvers hier aus dem Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 7, lernen wir mehr über Ehrfurcht und Gehorsam. Genauer gesagt, Jesus Christus, Ehrfurcht und Gehorsam. Wichtig ist hier zu verstehen, dass Jesus hier, wie er beschrieben ist, dass wir hier den Moment haben in dem Garten von Gethsemane. Ja, Gethsemane. Und Jesus eben hier Gott dem Vater anruft und ihn doch bittet, dass er vor dem Leid und vor all dem, was ihm am Kreuze erwartet, befreit wird. Und wichtig ist zu verstehen, dass das eben hier Jesus Christus als Gott im Fleische ist, aber er hat sich dennoch Gott untergeordnet, Gott dem Vater, ja, in Ehrfurcht und Gehorsam. Denn, lies mal selber durch, also geht mal rein, in dieser Moment, der hier im Hebräerbrief geschrieben ist, ist im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Vers 39 bis 46. Lukas-Evangelium, Kapitel 22, 39 bis 46. Und schaut mal, wie da Jesus leidet, die Kreuzigung steht kurz bevor, und er bittet den Vater doch, falls es möglich ist, Gottes Willen, einen anderen Weg zu gehen. Und hierauf kommt es an. An dieser Stelle ist Gott, der Vater, still und er schweigt. Und Jesus Christus weiß nicht, was passieren wird, ja, dass er ans Kreuz geht und für alle unsere Sünden stirbt im Kreuz. Und das Böse, Böse besiegt, Tod, Teufel, den Satan, ja, und alles Böse und alle Sünden von der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf sich nimmt. Und Gott ist still. Und das eben soll uns einladen, auch zu verstehen, dass eben wir auch vor Jesus Christus Ehrfurcht haben und auch gehorsam sind ihm gegenüber. Ja, das ist unsere Einladung, aber wir verstehen das, dass Jesus nicht unbedingt willig war, sondern ans Kreuz zu gehen für uns, sondern dass er eben ausruft und wie es hier schreibt, mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten Gott dem Vater entgegenbringt. Und in dem Moment dann, kurze Zeit später, also lies das mal durch, im Matthäus-Evangelium, geht mal rein, Matthäus Kapitel 26, 52 bis 54. Matthäus-Evangelium Kapitel 26, 52 bis 54, wo ihr lernen könnt und wo wir uns erinnern, dass Gott im Fleische, also Jesus Christus, seine Privilegien ablegt. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Verse hier. Lest das mal durch. Und das ist eben das, wo wir eben verstehen, dass Jesus doch Gott dann eben gehorsam war und an unserer Stelle als Mensch, also als Menschensohn, ja, als Gott im Fleische, also sowohl gleichwohl als Mensch, aber auch als Gott im Fleische, Gott untergeordnet hat, Gott dem Vater, und in Ehrfurcht und Gehorsam an unserer Stelle gestorben ist. Und es hätte ganz anders sein können, ja, aber er hat durch seinen freien Willen all dies auf uns genommen. Und das lädt uns an, ein Ehrfurcht und Gehorsam vor Jesus Christus zu haben und auch zu ihm zu kommen und uns daran zu erinnern, dass es ein unglaublicher Preis war, den wir gar nicht verstehen können, den er wirklich auf sich genommen hat. Und das lädt uns ein, eben Ehrfurcht und Gehorsam vor Jesus zu haben. Und Herr Jesus, wir danken dir hier für den Bibeltext hier aus dem Hebräerbrief. Und wir danken dir für das, was du uns getan hast, für uns getan hast am Kreuz. Und die Einladung ist da, dass wir Ehrfurcht und Gehorsam haben vor dir und dass du uns hilfst, zu verstehen, wie schwierig auch dieser Weg war für dich. Und dass du den Leidensweg aufgenommen hast, auf dich genommen hast, damit wir diese Trennung vom Gott, dem Vater, selber nicht auf uns selber aufnehmen müssen. Ja. Und wir danken dir, wir haben Ehrfurcht und Gehorsam vor dir und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen, wo noch Zeit ist. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem gerechten Namen. Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.